Mitternachtskrimi. Dieser musikalische Auftakt zu unserer wöchentlichen Geisterstunde, liebe Hörerinnen und Hörer, stammt von dem amerikanischen Komponisten und Klarinettisten Artie Shaw. Und der Titel könnte nicht passender sein: Nightmare, Albtraum. In eine Albtraumstadt schickt denn nun auch Dashiell Hammett einen gewissen Steve Freefall. Die Erzählung Nightmare Town, eine Art Vorstudie zu Hammetts erstem Roman Rote Ernte, erschien 1924 in der Zeitschrift Black Mask. Es ist also die Zeit der Prohibition, das heißt, Freefall ist bestimmt nicht mehr nüchtern, als er durch das Wüstenstädtchen Izzard braust. Bitte um Entschuldigung, Miss. Wenn ich nicht aufgepasst hätte, hätte ich Sie, glaube ich, fast überfahren. Ist unzuverlässig, dieser Wagen. Hat mir von einem Ingenieur geborgt. Borgen Sie sich nie von einem Ingenieur. Die sind unzuverlässig. Sie sind ja vollkommen betrunken. Sieh dir diesen tollen Hecht an. Ich glaube, wir werden mal einen kleinen Spaziergang machen. Mein Gott, sind sie groß. Wir sollten mal ringen. Wette $10 gegen 15, dass ich sie auf die Matte kriege. Na los. Du kommst jetzt erstmal in den Knast, Freundchen. Und morgen sehen wir weiter. Ja? Ich bin's. Also, Marshall, wie viel hat er bei sich? $165 und 80 Cent. Oh. Sagen Sie Ormsby Bescheid. Bis morgen. Na, ausgeschlafen? Lust auf Frühstück? Oh, für eine Kanne schwarzen Kaffee würde ich sonst was machen. Schön. Aber Sie müssen ihn schnell runterschütten. Richter Denver wartet darauf, Ihnen auf den Zahn zu fühlen. Und je länger Sie warten lassen, desto unangenehmer für Sie. Auch ein Whisky, Fanny? Aber immer, Richter. Also, was wird ihm zur Last gelegt? Fahren auf der falschen Straßenseite, überschreiten der Höchstgeschwindigkeit, fahren unter Alkoholeinfluss, fahren ohne Führerschein, Gefährdung des Lebens von Fußgängern durch Loslassen des Steuerrades und Falschparken auf dem Bürgersteig direkt vor der Bank. Es gab auch eine Beschuldigung wegen versuchter Körperverletzung, aber die kleine Valance will nicht vor Gericht aussagen. Deshalb wird man das fallen lassen müssen. Ah. Wie heißen Sie? Steve Freefall. Ist das Ihr richtiger Name? Natürlich ist er das. Sie glauben doch wohl nicht, dass jemand so ungeheuer bescheuert ist, einen solchen Namen anzugeben, wenn es nicht seiner ist, oder? Also, Freefall, was haben Sie zu sagen? Schuldig oder nicht? Ich war. Ein bisschen. Sind Sie schuldig oder nicht? Ich habe. Es reicht. Sie werden zu $150 und den Kosten verurteilt. Die Kosten betragen $15.80. Das macht also zusammen $165.80. Wollen Sie zahlen oder ins Gefängnis? Ich zahle, wenn ich's habe. Sie haben mein Geld, Marshall. Habe ich so viel? Sie haben. Genau so viel. Auf den Cent genau. Komisch, dass sich das gerade so ergibt, was? Ja, komisch. Ich gebe Ihnen eine Quittung. Und Sie, Marshall, geben dem Mann seine Sachen wieder. Ja. Uhr, Tabak und Streichhölzer, Taschenmesser, Schlüssel und Spazierstock. Schwarz. In der Mitte abgegriffen. Keine schlechte Waffe im Notfall, was? Ja, nicht schlecht. Und was ist mit meiner Karre los? Die ist in der Werkstatt um die Ecke von der Main Street. Pete hat gesagt, der Wagen wäre nicht völlig kaputt. Und er meint, er kann ihn wieder zusammenflicken, wenn Sie das wollen. Hier, hier, Quittung. Bin ich dann hier fertig? Ja, das hoffe ich. Hoffen wir es beide. Kleine, kommt nicht in Frage, niemals. Wir haben das so beschlossen und damit basta. Ich habe gesagt, niemals, verstanden? Du gefährdest die ganze Sache, wir können uns das nicht leisten. Entweder du sagst dir, was Sache ist, oder? Oder? Oder was? Zieh Leine, du Fettsack, oder ich mach dir einen Fleck auf die Weste. Oh, Miss Valance, sind Sie das? Ja, wie Sie sehen. Ja, es tut mir entsetzlich leid wegen gestern. Ich bin ein furchtbarer Schwachkopf, wenn ich getrunken habe. Möchten Sie ein Telegramm aufgeben? Ja, und außerdem möchte ich... Dort auf dem Schreibpult am Fenster liegen Formulare und Bleistift. Hallo, Nova. Hey. Wie geht's dir denn, Süße? Ach, lassen Sie das, Larry. Na, Fremder, Sie waren ja gestern ziemlich gut drauf. Ja, ziemlich. So, hab's geschafft, hab den Rausch im Kitchen ausgeschlafen und wenn mich hier eine Weile niederlassen, der Ort hat was, krabbeln Sie mein Geld, schacken Sie meine Sachen an das Izzard Hotel, kaufen Sie Whiting in Ford für mich ab, so billig Sie können. So. 44 Wörter. Na, ich geh dann mal, Nova. Bis gleich. Geht in Ordnung. Bitte per Nachname. Ich darf keine Nachnamensendung entgegennehmen. Es sei denn, ich weiß, dass der Absender Sie bezahlen kann, falls der Empfänger Sie verweigert. Das ist gegen die Vorschrift. Da machen Sie diesmal wohl eine Ausnahme, denn sonst werden Sie mir das Geld dafür leihen müssen. Ich werde. Sie werden. Sie haben mich in diese Klemme gebracht und jetzt ist es Ihre Sache, mir dann wieder rauszuhelfen. Gott im Himmel weiß, Sie haben mich sowieso schon genug gekostet. Fast $200. Das Ganze war Ihr Fehler. Mein Fehler? Genau. Und ich biete Ihnen hiermit eine Gelegenheit, die Sache wieder gut zu machen. Geben Sie es schleunigst durch, bitte, denn ich habe Hunger und brauche eine Rasur. Ich warte draußen auf der Bank. Mal früher in unserer ziemlich jungen Stadt gewesen. Nein, es ist das erste Mal. Sie wird Ihnen gefallen, wenn Sie bleiben. Es ist sehr interessant hier. Aha. Was gibt's denn hier Besonderes? Nichts. Nur Salpeter. Den baggern Sie aus der Wüste, erhitzen oder kochen ihn und verkaufen ihn an Düngerfabrikanten und Salpetersäurefabrikanten und jede andere Sorte von Fabrikanten. Die Fabrik liegt da hinten. Und angenommen, man gibt sich nicht mit diesem Salpeter ab, was macht man dann? Das hängt davon ab, wer man ist. Wenn Sie Dave Brackett sind, ergötzen Sie sich an Ihren Pfandbriefen. Wenn Sie Grant Fernie sind und zu groß für einen Mann, ohne wirklich groß genug für ein Pferd zu sein, werden Sie Marshall. Oder wenn Sie Larry Ormsby sind und Ihr Alter besitzt die Salpeterwerke, dann fahren Sie ausgefallene Luxuswagen und verbringen Ihre Zeit damit, hübschen Telefonistinnen nachzustellen. Aha. Das ist also der Sohn des Fabrikbesitzers. So, so. Mein Name ist Drug Camp. Und ich habe Hunger und möchte nicht alleine essen. Es wäre mir ein Vergnügen, wenn Sie sich zusammen mit mir den fettigen Gefahren eines Essens im Finns aussetzten. Ich hätte gerne ein Kilo Mehl. Ein Kilo Mehl. Hallo, Mr. Reimer. Wie geht's? Oh, yeah, Mr. Camp. Mal wieder ein Steak reingehauen. Der alte Reimer. Setzen Sie sich. Danke. Wohnt völlig alleine in einer Hütte hinter dem Platz, auf dem mal die neue Feuerwache stehen soll. Hat angeblich tonnenweise Goldmünzen unter seinem Fußboden. Ist er blind? Ja. Und eines Tages werden wir ihn finden. Kurz und klein geschlagen. Eine üble Stadt, hä? Kann nichts dafür. Ist erst 3 Jahre alt. Eine Wüstenstadt, in der es boomt, lockt üble Kunden an. Die beiden Männer da draußen vor dem Laden. Wer sind denn die? Der kleine Dicke? Conan Elder, Immobilienversicherung Wertpapiere. Und der andere ist W.W. Ormsby, Larrys Papa. Aha. Nette Familie scheint mir, in der der Sohn den Vater ohrfeigt. Was? Hab's eben gesehen. Was für mich angekommen? Hier, unterschreiben Sie. Haben Sie das Telegramm per Nachname geschickt oder... Schuldig Ihnen. Nachname. Hören Sie, Miss Valence, ich war gestern in jeder Hinsicht ein verdammter Trottel und das tut mir mehr leid, als ich sagen kann. Aber schließlich ist nichts Schreckliches passiert und... Nichts Schreckliches? Ist es nicht genug, wenn man gedemütigt wird, indem man von einem Betrunkenen mit dreckigem Gesicht in einem noch dreckigeren Wagen wie ein Karnickel über die Straße gehetzt wird? Ich hab Sie nicht gehetzt. Egal, wie viel Schiss Sie hatten, Sie sollten meine Entschuldigung endlich annehmen. Tschüss? Wieso? Kann ich etwas für Sie tun, Mister? Freefall. Ich möchte ein Konto eröffnen. Wollen Sie in Izzard bleiben, Mister Freefall? Eine Weile. Ich bin sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Und wenn ich etwas tun kann, um Ihnen zu helfen, hier Fuß zu fassen, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Immer noch hier? Ich bin jetzt Bürger von Izzard. Eine Zeit lang jedenfalls. Mir gefällt Ihre Gastfreundschaft hier. Sehen Sie zu, dass der alte Richter Denver Sie nicht aus der Bank rauskommen sieht. Sonst schröpft er Sie das nächste Mal bis auf die Knochen. Es wird kein nächstes Mal geben. Es gibt immer eines. In Izzard. War ein feines Spielchen. Trinken Sie einen mit? Sicher. Warum hören Sie auf? Das reicht. Außerdem müssen meine Kumpels in ihre Nachtschicht. Oha, unser Rennfahrer. Schüttet sich mit Sprit voll, um auf Touren zu kommen, was? Was dagegen, Kleiner? Passen Sie auf, Freefall, dass Sie Larry Ormsby nicht zu nahe kommen. Er ist unberechenbar und eiskalt. Ich glaub's Ihnen aufs Wort. Wer seinen Vater ohrfeigt? Vorsicht, Freefall. Die sind ja nicht zu übersehen. Was ist los? Deine Arbeit mit dem Stock ist große Klasse. Mensch, was ist los mit dir? Linke Seite. Mache Meldung an. Steht drauf. Was hast du gesagt? Mach Meldung an. Was zum Teufel ist hier los? Seien Sie einen Moment still. Free Fall. Also, was ist hier los, hab ich gesagt. Und ich will eine Antwort. Aber plötzlich, Fremder. Nettes Empfangskomitee. Einer von denen liegt auf der Straße. Der andere ist um die Ecke. Mausetot hier, Freund Camp. Wie haben Sie es überstanden? Ach, mein Arm hat einen Ratscher weg. Wird's überleben? Blutet. Sie lassen ihn besser zusammenflicken. Doc McPhail wohnt nur ein kleines Stück die Straße hoch. Schaffen Sie es bis dahin oder wollen Sie, dass ich Sie begleite? Ich schaff's schon. Wie finde ich das Haus? 2 Blocks die Straße hoch, dann 4 nach links. Sie können es nicht verfehlen. Es ist das einzige Haus in der Stadt mit Blumen davor. Psst. Wer ist da? Oh, Mr. Freefall, ein Glück, dass Sie da sind. Nur mal langsam, Mädchen, jetzt beruhigen Sie sich mal. Was machen Sie denn mit dem Revolver? Da ist jemand im Haus, in Doc McPhails Zimmer. Das wird der Doktor sein. Nein, nein. Er und Mrs. McPhail sind noch nicht heimgekommen. Wieso sind Sie eigentlich hier? Ich wohne hier. Das bringen wir in Ordnung. Sie bleiben hier und ich bin wieder da, sobald ich mich um unseren Freund gekümmert habe. Ich gehe mit. Allein könnte ich hier im Dunkeln nicht bleiben und zusammen mit Ihnen habe ich keine Angst. Gut. Jetzt geben Sie mir mal den Revolver und halten Sie sich an meinen Rockschößen fest. Halten Sie sich so dicht an mich wie nur möglich. Und wenn ich sage runter, lassen Sie sich platt auf den Boden fallen und bleiben liegen, wo Sie sind. Durchs Fenster entkommen. Lassen Sie ihn lieber laufen. Lassen Sie mich los! Bleiben Sie bitte! Also gut. Sie haben den Einbrecher erkannt. Aber nein! Wie kommen Sie denn darauf? Weil Sie mich daran hindern, ihn zu verfolgen. Und weil Sie mir einen ungeladenen Revolver gegeben haben. Das war doch der vom Doktor. Oh Gott! Wie sieht's denn hier aus? Hier hat jemand was gesucht, das steht fest. Ist diese Taschenuhr hier vom Doktor? Lassen Sie mich mal sehen. Es ist die von Mr. Reimer. Reimer? Dem Blinden? Ich bin sicher, es ist ihm etwas zugestoßen. Wir müssen ihn nachsehen. Er lebt allein und wenn man ihm etwas angetan hat, kommen Sie. Oh Gott. Ihr Arm, Sie sind ja verletzt. Deswegen bin ich ja hergekommen. Wie sieht es hier aus? Hier. Hier liegt er. Er ist bewusstlos. Kommen Sie, helfen Sie mir. Mr. Reimer! Hey! Sind Sie okay, Mr. Reimer? Ich bin okay, Nova. Kein bisschen verletzt. Was ist denn passiert? Jemand hat an der Tür geklopft. Und als ich aufmachte, da hörte ich was an meinem Ohr vorbeizischen. Das ist alles, was ich weiß. Bis ich wieder zu mir kam und ihr hier wart. Können Sie sich vorstellen, was die Leute von Ihnen wollten? Moment mal. Mein Geld. Ich hab's hier drunter versteckt. Oh. Ist weg. Bei uns war auch ein Einbrecher. Als er weg war, haben wir Ihre Uhr auf dem Fußboden gefunden. Ja, Moment mal. Hier. Oh, ich bin ja so glücklich, dass ich Sie wieder habe. Das ist übrigens Mr. Freefall. Ja, angenehm. Glücklicher, als ich sagen kann. Das Geld war nicht so viel, weniger als $300. Ich bin nämlich nicht der Midas, für den man mich hält. Aber diese Uhr... Die hat mal meinem Vater gehört. Wie mein Stock. Auch von meinem Vater. Wo ist denn mein Stuhl? Ich muss mich setzen. Hier. Ein Glück, dass Sie unversehrt sind. Kommen Sie. Ich bringe Sie nach Hause, Nova. Sagen Sie mal, Nova... Warum sollte ich eigentlich den Einbrecher nicht verfolgen? Und warum haben Sie mir einen leeren Revolver gegeben? Sie meinen also... Aber ich habe doch gar nicht gewusst, dass der Revolver nicht geladen war. Es war der von Dr. MacPhail. Ich habe danach gegriffen, als ich aus dem Haus gerannt bin. Und wegen dem anderen... Ich hatte Angst, wieder allein gelassen zu werden. Ich bin ein bisschen feige. Ich... Bitte vertrauen Sie mir, Mr. Freefall. Seien Sie mein Freund. Ich brauche Freunde. Ich... Hey, die kleine Miss Wellens hat doch nicht etwa Angst. Es ist schrecklich hier. Die Stadt, ich kann mich nicht an sie gewöhnen. Sie ist düster. Es gibt keine Kinder, die auf den Straßen spielen. Warum sind Sie hier geblieben, wenn es so grauslich für Sie ist? Aber wo sollte ich denn hin? Ich dachte, ich könnte ja bleiben, bis ich etwas Geld gespart hätte, um hier vorzukommen. Aber sparen dauert so lange. Gibt es denn nichts Schönes für Sie in der Stadt? Dr. MacPhails Garten, ja. Das ist wie ein Paradies für mich. Wenn es den nicht gegeben hätte, ich glaube, ich wäre verrückt geworden. Und der Doc? Der Doc und seine Frau sind nett zu mir. Und Larry Ormsby. Wer hätte das gedacht? Ja, er hat es geschafft, dass die anderen mich in Ruhe ließen. Und Mr. Reimer hat mir geholfen und mir Mut gemacht. Ich habe Angst, Mr. Freefall. Angst vor allem und jedem und jetzt auch noch vor Larry Ormsby. Ist er also doch nicht nur der große Retter? Ich weiß auch nicht. Ich fürchte mich vor ihm, obwohl er mir geholfen hat. Wie der mich manchmal ansieht. Und wenn er getrunken hat, dann sagt er so Dinge. Es ist, als säße etwas in seinem Innern, das auf etwas wartet. Ich sollte sowas nicht sagen, aber ich habe solche Angst. Ich habe Angst vor jedem Menschen, vor jedem Haus, vor jeder Eingangstür. Es ist ein einziger Albtraum. Kommen Sie, gehen wir noch ein Stück. Mit neuen Orten ist es immer so. Auch bei mir. Du hättest mal Hopewell in Virginia sehen sollen, als die Duponts es aus dem Boden stampften. Und was die Freundschaft mit dir betrifft. Deshalb bin ich ja hier geblieben, statt nach White Tufts zurückzufahren. Wir werden gute Freunde. Wir werden. Sie brauchen den Arm nicht in der Schlinge zu tragen, wenn Sie ihn einigermaßen schonen. Es ist kein tiefer Schnitt. Zum Glück verläuft er zwischen dem Supinator Longus und dem großen Palmaris, ohne einen von beiden verletzt zu haben. Aha. Von unserem Einbrecher abgekriegt? Nein. Habe ich mir auf der Straße eingehandelt. Ein Mann namens Kemp und ich gingen heute Abend rüber zum Hotel und wurden überfallen. Kemp wurde getötet. Ja. Mir scheint, Fernie tut nicht alles, was getan werden könnte, um Isar zur Ruhe zu bringen. Danke, Doc. Ich gehe jetzt ins Hotel. Für einen Abend habe ich genug. Hüpfen Sie rein, Freefall. Ich nehme Sie mit bis zum Hotel. Aber das ist doch gleich da hinten. Dann steigen Sie schon ein. Danke. Nein. Ich höre, Sie gehören jetzt mehr oder weniger zum lebenden Inventar bei uns. Zigarette? Für eine Weile. Nein, danke. Die Stadt hat was, das mir gefällt. Oh. Aber außerdem gehört, Sie hatten heute Nacht so ein bisschen Aufregung. Ziemlich viel. Besser gesagt. Wenn Sie das Tempo halten, das Sie eingeschlagen haben, dauert es nicht mehr lange und Sie drängen mich aus meiner Position als Isards größte Leuchte. Machen Sie sich in der Hinsicht mal keine Sorgen. Mach den Stock, der weg, Joe. Das Einzige, was ich je von meinem Alten mitbekommen habe, außer Geld, verstehen Sie? Ist der tief verwurzelte Besitzerstolz auf mein Eigentum. Darin bin ich ein regelrechter Bürger, ja? Auch ein Ruf, selbst der Rücksichtslosigkeit, ist Besitz, verstehen Sie? Und ich bin nicht der Meinung, dass ich den oder irgendwelche anderen Rechte kampflos aufgeben sollte. Ich kannte mal einen Burschen in Onehunga. Der meinte, ihm gehörte der ganze Pazifik südlich vom Wendekreis des Steinbocks. Er beschuldigte uns ständig, wir klauten uns unser Trinkwasser aus seinem Meer. Der springende Punkt ist, dass sich jemand gedrängt fühlt, etwas zu beschützen, was seiner Meinung nach ihm gehört. Er mag sich natürlich irren, aber das würde den Nachdruck seiner Schutzanstrengung nicht beeinträchtigen. Vielleicht haben Sie recht. Aber ich habe wohl nicht genügend Erfahrung mit Eigentum, um zu wissen, wie ich es aufnehme, wenn mir etwas geklaut würde. Nur mal angenommen, ich hätte eine weiße Weste, an der ich hinge. Und weiter angenommen, jemand versetzte mir einen Schlag ins Gesicht und drohte mir, die Weste zu beschmutzen. Ich schätze, ich würde in meiner Eile, mich mit ihm zu schlagen, alle Vorsätze vergessen, meine Weste zu schützen. Langsam. Ganz langsam. In Ordnung, in Ordnung. Wenn Sie jetzt mein Handgelenk wieder loslassen, würde ich Ihnen gerne die Hand schütteln. Sowas wie eine freundliche Geste vor den Kampfhandlungen. Ich mag sie, Freefall. Sie werden zu den Vergnügungen von Isaac ganz erheblich beitragen. Schätze, aus mir wird langsam ein altes Weib. Aber für heute Nacht ist mein Bedarf gedeckt. Ist das der Mann, den Sie niedergeschlagen haben, Mrs. Froll? Ich weiß nicht. Ich kann nicht genug von ihm sehen. Das ist der Mann, den ich aus dem Rinnstein gezogen habe. Ob Sie ihn da nun niedergestreckt haben oder nicht. Ich vermute, Sie haben ihn nicht richtig sehen können. Ich würde ihn erkennen, wenn er das Gesicht nach oben drehen würde und ich ihn mir richtig ansehen könnte. Nehmen Sie ihm was von seinen Verbänden ab, Marshall, damit der Zeuge ihn sehen kann. So. Na, ich weiß nicht. Erkennen Sie ihn nun wieder oder nicht? Ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals gesehen zu haben. Jetzt hören Sie mal zu, Freefall. Das hier ist der Mann, den ich aus dem Rinnstein gezogen habe. Einer von den Männern, von denen Sie und Kemp Ihrer Aussage nach überfallen wurden. Was steht da hinter dieser plötzlichen Gedächtnislücke? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das hier nicht der ist, den ich erwischt habe. Oh. Der, den ich bewusstlos geschlagen habe. Das war ein Amerikaner. Er hatte ein amerikanisches Gesicht. Er war zwar ungefähr so groß wie der Kerl hier, aber das ist er nicht. Denn er war kein Österreicher und im Gegensatz zu dem hier verstand er unsere Sprache. Was soll denn diese Sprache? In Ordnung, Marshall. Das ist alles. Sie können gehen. Steve, was machst du denn für ein Gesicht? Was geht hier nur vor, Nova? Und was habe ich damit zu tun? Deshalb habe ich doch solche Angst. Keiner ist hier sicher. Und der Marshall? Was spielt der für eine Rolle? Ach, der. Der tut eh nur das, was Mr. Ormsby und Mr. Elder und Mr. Brackett wollen. Denen gehört doch die Stadt. Was heißt das denn? Oh, oh. Schau mal da drüben. Mr. Elder und die Frau vom Doc MacPhail. Wo gehen die denn hin? Die scheinen sich sehr zu mögen. Das glaube ich einfach nicht. Und was kommt als nächstes? Ist denn die ganze Stadt verrückt geworden? Wo kam das her, Nova? Aus Ormsbys Büro. Du alarmierst den Sheriff. Mr. Brackett! Vergiftet. Oh nein! Hallo, Freefall. Ich sehe, Sie bleiben weiter dicht am Auge des Taifuns. Sie haben Ihren Vater erschossen? Das hier geht Sie persönlich nichts an, oder? Nein. Das ist schön. Tot? Ziemlich. Wie kam's? Passen Sie auf, Marshall. Freefall und ich standen in der Nähe der Eingangstür und unterhielten uns, als wir einen Schuss hörten. Moment! Ja, ich war der Meinung, er sei hier abgefeuert worden. Sie aber sagten, der Knall sei von der anderen Straßenseite gekommen. Sagte ich das? Freefall, wie dem auch sei, wir liefen hierher, um uns zu vergewissern, nachdem wir vorher noch eine Wette abgeschlossen hatten. Ich hab jetzt Schwierigkeiten. Marshall, Freefall schuldet mir jetzt $1. Wir kommen hier ins Haus, da hören wir einen zweiten Schuss. Und Brackett kommt aus dem Zimmer hier gerannt und hält diese Pistole in der Hand. Gib sie her. Er macht ein paar Schritte von der Tür weg, schreit auf, fällt um. Haben Sie ihn da draußen gesehen, Marshall? Ja. Tja, Freefall blieb stehen und sah ihn sich an, während ich reinging, um nachzusehen, ob mein Vater okay war. Und fand ihn tot. Das ist die ganze Geschichte, ja? Ja. Wie geht's deinem Arm, Steve? Ausgezeichnet. Sieh mal. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Nachher. Aber ich nehme an, du bist über die Aufregungen des heutigen Tages unterrichtet. Oh ja. Dass Mr. Brackett Mr. Ormsby erschossen hat und dann an einem seiner Herzanfälle gestorben ist. Was? Wer sagt das? Dr. MacPhail. Und? Hatte er denn ein schwaches Herz? Ja. Doc MacPhail hat gesagt, dass er schon... Jetzt denk mal ganz genau nach. Hast du Doc MacPhail früher schon mal von Mr. Brackets Herzproblemen reden hören? Nein. Warum fragst du? Weil Ormsby nicht von Brackett erschossen worden ist. Und die Herzattacke, wenn Brackett denn an einer gestorben ist, durch Gift ausgelöst wurde. Irgendein Gift, das ihm Gesicht und Bart weggeätzt hat. Oh! Du meinst... Hast du nicht gesagt, dass der Mann, der gestern Abend bei einer Schlägerei getötet wurde, Camp hieß? Ja. Und? Also, der Bericht, oder was es auch war, was der Doc nach seiner Untersuchung angefertigt hat, lautete auf den Namen Henry Cumberpatch. Bist du sicher? Sicher, dass es derselbe Mann ist? Ja. Der Wind hat das Blatt vom Schreibtisch geweht und als ich es ihm zurückreichte, machte er so eine komische Bemerkung darüber, dass es um ein Haar dein Totenschein gewesen wäre, statt der deines Gefährten. Da habe ich dann drauf geguckt. Hey! Wieviel? Wenn Miss Wellens uns entschuldigt, machen wir einen kleinen Spaziergang vors Haus und reden dort. Okay. Setz dich. So gut hier. Ich habe keine Zeit für Dummheiten. Sie müssen hier weg, raus aus Izzard. Ja? Und warum? Euer Leben, kein Nickel wert von keinem von euch. Hey, was ist mit Ihnen? Kugel hier oben. Aus der Knarre von Marshall Ferny. Hab ihn aber erwischt, den dicken Penner. Hab ihn aus dem Fenster gestürzt, abwärts, wie ein Junge, der nach Münzen taucht. Nimm das Mädchen und hau ab, aber sofort. Jetzt, jetzt. In 10 Minuten wird es zu spät sein. Sie kommen. Wer? Was? Warum? Reden Sie Klartext, Mann. Ich traue Ihnen nicht. Ich muss Gründe hören. Gründe. Gründe. Ich brauche eine Zigarette. Zigarette. Moment. Ist das ein Bluff? Die ganze verdammte Stadt ist ein fauler Zauber. Schnaps, das ist die Wahrheit. Der Mann, den ich heute Nachmittag umgelegt habe, der hat den Plan ausgeheckt. Ihr Vater also? Quatsch. War nicht. Gehörte zum Plan. Die ganze Stadt musste zusammenarbeiten, damit die illegale Schnapsbrennerei nicht aufflog. Und warum ist jetzt alles zu Ende? Warum drängst du uns abzuhauen? Das Geschäft war zu groß für uns. Hing zu viel Geld drin. Und das ist uns zu Kopf gestiegen. Elder hatte die Idee mit dem Versicherungsbetrug. Leute, die nie gelebt hatten, wurden untersucht, versichert und zu Tode gebracht. Manchmal nur auf dem Papier, manchmal richtig. Wir hatten den Apparat in der Hand. Versicherungsvertreter, Ärzte, Leichenbeschauer, Beerdigungsunternehmer, Marschall, Richter, alle. Camp, den ihr umgebracht habt, war also auch ein solches Opfer. Und ich? Camp war Detektiv von einer Versicherungsgesellschaft, die misstrauisch wurde. Wir änderten seinen Namen, damit er mit einer Police der Gesellschaft übereinstimmte, die er selber vertrat. Toller Witz, was? Ich könnte mich totlachen. Dann kam noch der Firmengründungsschwindel. Es gibt hunderte von Briefkastenfirmen in Izzard. Brackets Bank gab die Referenzen und dann plötzlich... Peng! Aus! Die Stadt wird mit einem Feuer vom Erdboden getilgt. Der nächste Samstag sollte der große Tag werden, an dem Izzard zu nichts als einem Aschehaufen wird. Und zu einem Haufen fälliger Versicherungspolicen. Sollte. Und dann hast du Ormsby umgebracht. Ja. Marshal Fernie aus dem Fenster geworfen. Erzählst mir die ganze Story und ich soll abhauen, Nova retten. Warum das alles? Nie hat's einen größeren Bluff gegeben. Aber dann schickte die Telegrafengesellschaft Nova her und ich hab mich in sie verknallt. Ich. Nun, alle anderen, Brackett, Ormsby, Elder und dieses ganze Pack waren dafür, Nova fertig zu machen. Im Telegrafenamt erfährt man eben zu viel. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sie in Ruhe lassen. Und in 0,nix hätte ich sie auf unserer Seite. Ormsby sagte mir gestern, wenn ich sie nicht erledigen würde, würden sie es machen. Dann legte ich ihn um. Ah. Jetzt ist der ganze Schwindel hin und die Gangster bringen sich selber um. Du kannst das Mädchen hier rausbringen. Du musst es tun. Elder wird die Partie zu Ende führen. Er wird die Stadt heute Nacht in die Luft jagen. Schnell, Frito. Nova! Nova! Ich komme! Hab keine Angst! Was? Der Doktor. Komm, beruhige dich. Doc Macfie. Ganz ruhig, Liebes. Beeil dich, Freefall. Das ist keine Zeit zum Turteln. Hast du einen Wagen? Nein. Scheiße, Verdammte. Wir fahren in meinem. Der fährt allen im Staat davon. Aber ihr könnt ja nicht warten, bis ich ihn geholt habe. Bring Nova rüber zum blinden Reimer. Ich hole euch dort ab. Er ist der einzige Mensch in der Stadt, dem du trauen kannst. In Ordnung. Ja, du machst schon. Ich trau dir. Was bleibt uns auch übrig? Sie ein paar Sachen zusammen. Sie können mitkommen, Mr. Reimer, wenn Sie wollen. Mr. Reimer, meinen Sie, Larry hält Wort und holt uns hier ab? Ich hoffe es. Er ist nicht durch und durch schlecht. Glaube ich. Steve! Wir werden es schaffen. Ob Larry nun ein ehrliches Spiel spielt oder nicht. Wir werden es schaffen. Kriegt's jetzt mächtig ab. Kommt. Kommt, die Wüste wartet. Nehmt die Hände hoch! Alle miteinander! Hast du schon mal einen verdammten Schwachkopf im Werke gesehen, Steve? Nimm die Hände hoch! Reimer, mit mir geht's eh zu Ende. Also fahr zur Hölle. Junge! Um Gottes Willen! Ich bin hin, Steve. Dieser Reimer, er hat uns alle reingelegt. Unechte Schleier auf den Augen. Spitzel fürs Rum-Syndikat. Was dagegen, mir die Hand zu geben, Steve? Bist ein feiner Kerl, Larry. Viel Glück. Du kannst 110 Sachen aus meiner Karre rausholen. Steve. Er ist tot. Komm raus hier. Wir müssen weg. Kannst du fahren? Was? Nein. Ist ganz einfach. Ich zeig's dir. Ah. Ist alles in Ordnung, Nova? Ja. Aber du... Du blutest. Bin völlig heil. Wir sind noch nicht weit genug von Izzard weg, um uns sicher fühlen zu können. Wir müssen weiter. Schau mal, der Himmel hinter uns. Jetzt hat Elder die Stadt in die Luft gejagt. Auf Wiedersehen, Izzard. Meine Mutter hat Primeln in ihrem Garten in Delaware. Die sehen auch manchmal so aus. Willst du sie sehen? Oh, Steve. Das war das Kriminalhörspiel Albtraumstadt von Dashiell Hammett. Übersetzung aus dem Amerikanischen von Benjamin Schwarz. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Die Rollen und ihre Darsteller: Steve Freefall, Tommy Pieper. Nova Valance, Katharina Palm. Larry Ormsby, Christian Berkel. W.W. Ormsby, Hans-Josef Eich. David Brackett, Wolfgang Höper. Marshall Fernie, Michael Habeck. Tonbin Denver, Stefan Wigger. Doc McPhail, Charles Wirtz, Mr. Reimer, Horst Raspe, Roy Kemp, Hanno Meyer, Hauskatze, Katja Nowak. Ton und Technik, Klaus Hoeneß und Renate Tiffert. Assistenz, Maria Ohmer, Regie, Hartmut Kirste. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1995.